Herr Schreiber weiß, dass ich eine gewisse Skepsis gegenüber seiner Interpretation im Hinblick auf den Rassismus habe, dass also eine rassistische Grundeinstellung zu der Brutalität sowohl schon bei der Entwaffnung der italienischen Soldaten, dann auch bei der weiteren Behandlung beim Transport, was ja in Ihrem Buch ja auch noch besonders hervorgehoben wird, haben Sie heute ja nicht so dargestellt, und dann schließlich der Kriegsgefangenen oder der sogenannten Militärinternierten geführt habe. Und stimme ich dem voll zu, dass man den Rassismus ja nicht nur im Sinne des Vernichtungsrassismus interpretieren muss, der vor allem eben die europäischen Juden betroffen hat. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, selbstverständlich. Aber die Belege, die Sie gegeben haben, mit Ausnahme dieses Bormann-Erlasses, sind ja vielleicht doch immer Sekundärbelege. Wenn man primär in dem Material, und Frau Hammermann hat es eben auch wieder zitiert, ja immer wieder das Zitat findet, Badoglio-Schweine, Badoglio-Anhänger. Und das führt mich doch eigentlich zu der Überlegung, dass also gerade auch beim Militär, aber auch bei der deutschen Bevölkerung sozusagen diese außerordentlich negative Einstellung durch den zweiten Verrat eben, Anführungszeichen, hervorgerufen worden ist, offensichtlich, dass im Stich gelassen werden durch diesen ja doch besonders hoch angesiedelten Verbündeten, der ja ideologisch gewissermaßen als Bruder dastand und nun plötzlich den Deutschen in den Rücken fällt. Das hatte man ja nun einmal schon im Ersten Weltkrieg erlebt und das sind ja doch traumatische Erfahrungen, die auch im Militär, wie ich glaube, doch eine besondere Rolle spielen. Und gerade diese Charakterisierung, dass man mit dieses Badoglio-Wort zum Schimpfwort machte, spricht ja doch eigentlich dafür, dass dies ein besonderer Anlass gewesen ist, nun gegenüber den Italienern sich sozusagen gerade rachsüchtig zu verhalten. Das ist natürlich sehr schwer, in solchen Motivstrukturen hereinzukommen und sie zu interpretieren, das ist mir völlig klar. Dass gleichzeitig Überlegungen bestanden, nun zu einer Art von nationaler Deklassierung gegenüber den Italienern zu kommen, das ist, finde ich, nicht zur Überraschung. Solche Überlegungen gibt es natürlich gegenüber allen Völkern Europas. Das gehört sozusagen zum imperialen Herrschaftsdesign von Hitlers und seiner Überlegungen auch die seiner Trabanten. In dem ja sozusagen als Herrschaftsgebiet das germanische Herrenvolk ohnehin als der arischen Rasse zugehörig über alle anderen herrschen sollte. Und da passten dann die Italiener auch nicht rein. Insofern ist in diesem weiteren ideologischen Horizont das sicherlich dann auch anzugeben. Aber vielleicht nicht so konkret in der Situation jetzt der Entwaffnung. Darf ich da vielleicht drauf antworten? Das sammeln wir erst ein bisschen. Wir haben jetzt eine Reihe von Wortmeldungen. Erst Kajani, dann Herr Engelhardt, dann Herr Sani, dann Herr Wörsdorfer. Ja? Kajani. Per quello che riguarda la tesi sicuramente molto stimolante dell'influsso del razzismo sul trattamento degli italiani e al tempo stesso direi di un populare rassismus che per esempio è stato messo in luce in maniera molto convincente da Ulrich Herbert e di un rassismus von oben, forse si potrebbero aggiungere alcune considerazioni. In questo senso, da un lato un atteggiamento di declassificazione nazionale colpisce non soltanto gli italiani, ma allo stesso livello, per quello che mi risulta, anche i francesi. Per esempio, il divieto di rapporti sessuali con donne tedesche colpisce molte categorie. Gli unici che ne sono esclusi sono danesi e norvegesi, ancorché si dica che, per esempio, anche se loro sono razzialmente puri, per ragioni politiche, durante il conflitto è preferibile che non ci siano rapporti di questo genere. Ora, è indubbio che esiste una dimensione razzista e una dimensione di risentimento, una dimensione di vendetta nell'atteggiamento nei confronti degli internati militari italiani. Bisogna vedere se questa è la ragione fondamentale del loro trattamento durante questo periodo. In questo senso direi che la relazione della dottoressa Hammermann ha portato molti elementi importanti, soprattutto per quello che riguarda il problema della contraddizione nell'impiego, nel trattamento degli italiani nei diversi livelli della dirigenza nazista e della dirigenza aziendale. E a questo proposito vorrei fare una sottolineatura, cioè gli internati militari italiani hanno rappresentato all'interno dell'economia di guerra nazista una contraddizione molto particolare, sia per il momento e per il grosso numero nel quale loro arrivano nel sistema dell'economia di guerra nazista, sia perché sono sottratti per una serie di ragioni ai soccorsi della Croce Rossa internazionale. Prima dell'arrivo degli italiani avevamo una situazione di questo genere. Da un lato c'è una sostanziale abbondanza di manodopera. La crisi comincia proprio poco prima della capitolazione dell'Italia e questo rappresenta proprio una svolta nell'economia di guerra nazista e costringe la dirigenza nazista, così come le dirigenze aziendali, a pensare un nuovo modello di utilizzazione della manodopera, non più un modello estensivo, bensì un modello intensivo. In qualche modo, quindi, è soltanto nell'autunno del 43 che alcuni, prevalentemente a livello di strutture aziendali, per esempio la Krupp sostiene molto la necessità di superare il sistema della Leistungsernährung e di passare invece a un sistema di incentivi alimentari. E qualcuno anche a livelli di dirigenza nazista comincia a pensare che bisogna cambiare il modo di utilizzare questa massa di manodopera. Inoltre, che cosa era successo prima? La maggior parte dei prigionieri di guerra venivano impiegati a livello agricolo, con l'eccezione dei sovietici, i quali venivano impiegati massicciamente soprattutto nelle miniere. Per dare un'indicazione di massima, il 50% dei prigionieri di guerra sovietici lavorava in miniera e una percentuale simile, significativamente, sottolineerei, riguarderà anche gli internati militari italiani. I francesi, per esempio, lavoravano quasi tutti nel settore agricolo. Questo che cosa significa? Che nel settore dove era più dura la vita, lavoravano quei prigionieri che al tempo stesso non erano soccorsi dalla Croce Rossa internazionale, ma erano anche destinati da questa ideologia razzista che caratterizzava anche una parte della strategia economica del sistema nazista, erano destinati a una vita particolarmente dura fino alla loro estinzione. Al tempo stesso, quindi, da un lato la categoria più sfavorita, meno interessante dal punto di vista economico, era confinata in un certo settore. Negli altri settori lavoravano prevalentemente prigionieri che al tempo stesso erano considerati razzialmente meno inferiori dei sovietici e che comunque stavano molto meglio, non perché ricevessero delle razioni alimentari abbondanti dai tedeschi, ma perché erano assistiti dalla Croce Rossa internazionale. La Croce Rossa internazionale ha valutato che l'apporto alimentare esterno rappresentava il 60% dell'alimentazione dei prigionieri. Con l'arrivo degli internati militari invece abbiamo una situazione un po' diversa, ovvero sia una nuova categoria di prigionieri di guerra viene immessa massicciamente nel settore industriale, soltanto il 6% degli internati militari italiani viene impiegato nell'agricoltura, ma viene immessa in questo settore in condizioni che sono assolutamente insostenibili. E non perché, come i russi, ricevano delle razioni inferiori a quelle di tutti gli altri prigionieri, ma semplicemente perché ricevono le razioni tedesche che nominalmente già non sarebbero sufficienti. Inoltre, sia per la scarsa qualità del prodotto somministrato, sia per le diffuse ruberie fatte nel corso della distribuzione da parte del personale tedesco, praticamente non valgono nulla. Quindi sotto questo punto di vista, diciamo, la presenza degli italiani accelera la crisi, evidenzia la contraddizione che c'è in questo sistema di sfruttamento della manodopera. Che cosa avviene in questo periodo che, diciamo, va dall'arrivo degli italiani fino all'estate del 44? C'è, mi sembra, nella dirigenza nazista una grossa attenzione a ripensare il modello di sfruttamento della manodopera. Protagonista è soprattutto questo Kaiser Wilhelm Institut für Arbeitsphysiologie, che ha studiato bene Dietrich Eichholz, il quale fa una serie di esperimenti che riguardano appunto Ostarbeiter, prigionieri di guerra sovietici e internati militari, cioè le tre categorie più sfavorite, e alla fine, nell'agosto del 44, si pensa a un modello completamente nuovo di sfruttamento della manodopera. Quindi in qualche modo queste contraddizioni all'interno del sistema del lavoro coatto nazista si spiegano anche col fatto che fino a un certo punto prevale una logica di sfruttamento estensivo della manodopera e che quando le condizioni di flusso di manodopera cambiano, praticamente non c'è ancora una sufficiente preparazione, cioè dietro il concetto della Leistungserneuerung non c'è a mio avviso soltanto uno scopo punitivo, ma anche così un'idea primitiva, rozza, di stimolare la produzione, forse è diciamo, l'atteggiamento più rozzo, cioè, prima cosa questi non lavorano, allora io li ricatto. Dietro la Leistungserneuerung però c'è anche l'idea dello stimolo, perché ciò che veniva sottratto a coloro che lavoravano poco veniva dato in più a coloro che lavoravano di più. Quindi anche qui non è soltanto una logica punitiva, è una logica rozza di controllo di una manodopera coatta. I mesi che vanno dal novembre del 43 a luglio del 44 rappresentano per la dirigenza nazista, in buona parte anche sotto la spinta delle industrie che hanno un contatto diretto con la manodopera e quindi una maggiore conoscenza della realtà, rappresenta un cambiamento della politica che alla fine poi porterà già nell'agosto del 44 a un aumento delle razioni alimentari anche per i prigionieri sovietici. Quindi volevo aggiungere queste cose non certo per contestare il quadro che è stato proposto, che invece è estremamente convincente, ma soprattutto per confermarlo, perché mi sembra appunto che gli italiani entrano nel sistema dell'economia bellica nazista proprio nel suo momento di maggiore crisi, e questa crisi in qualche modo viene superata quando ormai è troppo tardi per modificare l'intera struttura produttiva, però comunque c'è da parte della dirigenza nazista una riflessione e un cambiamento su questo punto. Schönen Dank, Herr Kajani. Mir scheint, das ist ein sehr wertvoller Beitrag, mehr ein Co-Referat, keine Fragen, sondern ein Co-Referat. Herr Kajani studiert seit langer, langer Zeit die Situation der IMI auf einer sehr breiten Materialbasis, und nur weil er dieses andere Thema übernommen hatte, haben wir ihn hier nicht zu diesem Thema mit eingeladen. Mir scheint es ein sehr wertvoller weiterer Beitrag zu einer Erforschung dieses Problems. Mich selbst hat immer beeindruckt das Faktum, dass im Ersten Weltkrieg mehr italienische Kriegsgefangene in österreichischer und deutscher Kriegsgefangenschaft gestorben sind als im Zweiten. Man kann die Gesamtsituation nicht nur in eindeutig negativen und schwarzen Tönen malen, man muss sehr genau hingucken, man muss sehr genau sehen, die Einzelsituation, und das, was aus den Referaten heute Morgen und vor allen Dingen auch aus dem Beitrag von Kajani ja deutlich geworden ist, ist, dass es quasi eine Risikosituation für den Einzelnen war. Wer im Süddeutschland lebte, hatte bessere Chancen, wer in einem katholischen Umfeld lebte, hatte bessere Chancen, wer weiter im Westen lebte, hatte bessere Chancen, von den italienischen Kriegsgefangenen zu überleben, als etwa derjenige, der in den Osten Deutschlands verschlagen wurde. Weitere Beiträge, ich habe jetzt auf der Liste Herrn Engelhardt, Herrn Zani, Herrn Wörsdorfer. Herr Engelhardt. Also auch ich möchte zu diesem Problem des Rassismus Stellung nehmen, und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Historiker mehr in der Vergangenheit zu Hause sind als in der Gegenwart. Dieses Problem ist ja, ist das das? Funktioniert das? Dieses Problem des Rassismus, und ich bin Herrn Schreiber eigentlich sehr dankbar, dass er es auch einmal zwischen zwei europäischen Völkern einfach mal ausspricht. Ich habe bei mir selbst so mit 20 Jahren zuerst rassistische Reaktionen festgestellt, und seitdem denke ich darüber nach und gucke mir die Welt darauf an. Ich bin fest davon überzeugt, und wenn wir zunächst mal diskutieren, was Rassismus in diesem Falle meint. Ich meine in unserer gesamten europäischen Kultur eine Tendenz, und zwar bei allen europäischen Völkern, festgestellt zu haben, bestimmte Hierarchien zu etablieren zwischen allen Völkern, allen Rassen. Und natürlich steht das eigene Volk oder die eigene Rasse oder Europa jeweils oben, und die anderen stehen gestaffelt untereinander. Und ich glaube auch, dass ein politischer Rassismus, wie er sich im Nationalsozialismus ausgeprägt hat, just dieses zur Voraussetzung hatte, dass man im Grunde schon seit vielen ja, dass die ganze Kultur so angelegt ist. Es hat berühmte Beispiele. Carus hat also zu Beginn des 19. Jahrhunderts eben eine theoretische Schrift über den Unterschied der menschlichen Rassen geschrieben und gesagt, die Europäer sind natürlich die Gescheitesten und dann kommen die Ostasiaten und dann kommen die Neger. So. Und ich glaube beispielsweise, wenn man soziologische Untersuchungen macht, oder beziehungsweise wie wird jetzt die einzelne Rasse, das ist natürlich ein belasteter Begriff, aber wie wird diese einzelne Kategorie denn jetzt definiert, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe beispielsweise festgestellt, dass man Ostasiaten ein wenig achtungsvoller behandelt als Schwarze bei uns. Ich glaube beispielsweise, dass wenn man Studien machen würde, indem man die einzelnen spezifischen Vorurteile gegen bestimmte Völker, Rassen zusammenstellt, man einen sehr deutlichen Zusammenhang auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland herstellen könnte zu den Wohnverhältnissen. Wenn ich diese Staffelung nehme, werde ich die völlig gleiche Staffelung bei den Wohnverhältnissen wiederfinden. In Italien mit Marocchini natürlich genauso und in den Philippinen. Da gibt es ganz deutliche Unterschiede. Philippinen kriegen bessere Wohnungen, Marocchini kriegen schlechtere. Schwer ist es für beide. Das ist kein historisches Phänomen, das ist ein Phänomen, das uns alle begleitet. Und wenn es auch schon mal historisch an solch einem einzelnen Punkt nachgewiesen wird, könnte das ja vielleicht auch zur Selbstreflexion und nicht nur zur historischen Reflexion führen. Herr Sanid. Non esito a dire che il monumentale saggio storico del professor Schreiber, oggi a mezzo secolo dagli avvenimenti, riempie una lacuna che a parere mio fino ad ora non era stata solo parzialmente colmata e non lo era comunque in termini così chiari sia in sede storica che in sede politica. Io ritengo che dopo questo fondamentale saggio si apriranno nuove vie nell'interpretazione dei fatti storici su questo argomento. E se mi consente vorrei aggiungere alcune esperienze personali sul tema. Quando si va alla ricerca della storia con la macchina da presa e con il microfono, si è naturalmente costretti a cercare la realtà attraverso le testimonianze, attraverso la memoria storica che oggi esiste ancora. E io ricordo molto bene alcuni fatti che sono in sintonia con quanto oggi esposto dal professor Schreiber sulla base dei documenti di archivio. Io andai al campo di prigionia di Sandbostel per un mio programma sulla prigionia di guerra, sugli IMI, eccetera. E ricordo molto bene che a Bremerförde trovai un testimone dell'epoca, il quale mi raccontò che arrivavano lì a Bremerförde i prigionieri per essere poi fatti andare a piedi in colonne lunghe al campo di Sandbostel. E lui aveva un cane, no? E aveva anche, c'erano anche tanti bambini piccoli, lui faceva parte di questi bambini piccoli che andavano dietro ai prigionieri con questo cane, e il cane loro l'avevano nominato Badoglio. Questo dice molto su certi atteggiamenti ovviamente della popolazione. Io quando feci le riprese a Sandbostel insieme al professor Rochat ebbi un assalto proprio durante le riprese, un assalto da alcuni cittadini del luogo che si misero davanti alla macchina da presa e mi vietarono di continuare le riprese. Fu un incidente piuttosto spiacevole che dovette essere risolto anche in sede diplomatica. E però io devo dire che per quanto riguarda gli atteggiamenti razzisti imposti dal regime, questi atteggiamenti nella popolazione, a quanto ho constatato attraverso le testimonianze, non avevano riscontri come il regime avrebbe voluto. Ossia, la popolazione tedesca a quell'epoca non mostrava atteggiamenti razzisti nei confronti degli italiani se non parzialmente. In alcuni strati sì, ma in altri no. Tanto è vero che che alcuni prigionieri, soprattutto quelli che Caiani appunto mette giustamente in evidenza impiegati nell'ambito agricolo, trovarono negli agricoltori tedeschi un'accoglienza incredibile, venivano trattati quasi come figli. Un altro esempio, ho constatato un prigioniero italiano che venne scoperto da una famiglia tedesca, veniva impiegato come barbiere di famiglia. E questo barbiere di famiglia era amato come un figlio. E non sono esempi isolati. La popolazione tedesca veniva in questi campi di prigionia dove c'erano gli italiani, ancora più favorevoli gli atteggiamenti dei tedeschi nei confronti degli italiani rispetto che non nei confronti dei francesi, ad esempio. Venivano in questi campi di prigionia, portavano cibo, portavano vestiti e parlavano, perché evidentemente c'era un contatto culturale anche con l'Italia, perché quello che il professor Schreiber ha messo in evidenza molto bene come razzismo o come declassamento nazionale era un fatto legato al nazismo e non legato a caratteristiche storiche, perché nella storia, anzi, è il contrario. Cioè i tedeschi, come voi sapete, hanno avuto un grande trasporto verso la cultura italiana e quindi non si può parlare, a parer mio, di razzismo prima del nazismo in questi casi. Grazie. Schönen Dank, Herr Sani. Herr Sani hat für das italienische Fernsehen mehrere Sendungen, Serien gemacht über die italienischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg und hat auch ein großes Buch darüber publiziert. Schönen Dank, Herr Sani, für diesen weiteren Beitrag hier zur Diskussion. Herr Wörsdorfer, dann würde ich erstmal die Liste schließen und den beiden Referenten das Wort geben. Gut, ich habe also eigentlich keine allzu große Legitimation, in diese Diskussion einzugreifen. Das Einzige, was ich auf dem Gebiet vorzuweisen habe, ist ein Beitrag, den ich geschrieben habe für eine Tagung im letzten Jahr in Wien über den Angriff, den deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941, wo ich mich beschäftigt habe mit dem Massaker von Lemberg. Also diesem Ereignis, von dem wir nicht recht wissen, ob es stattgefunden hat, über das es eine Untersuchung einer italienischen Regierungskommission gegeben hat. Und ich habe mich in dem Zusammenhang eben auch ansatzweise mit der Lage der italienischen Militärinternierten beschäftigt. Meine erste Frage geht an Frau Hammermann und auch an Herrn Schreiber. Wir wissen ja, wir haben gestern gehört von italienischen Arbeitern, die in Deutschland präsent waren vor 1943, die angeworben wurden und in der deutschen Industrie oder auch in der Landwirtschaft, aber vor allen Dingen eben als Facharbeiter in der Industrie tätig waren. Ändert sich eigentlich mit dem September 1943 die Situation dieser Arbeiter wesentlich? Oder was ich beispielsweise erfahren habe auf dieser Tagung in Wien, für die ich den Beitrag geschrieben habe, war, dass die Situation dieser Arbeiter vor 1943 sehr gut gewesen sein soll, dass man sie insgesamt in Kriegszeiten eben sehr gut behandelt hat, dass man zum Beispiel auch Rücksicht genommen hat auf spezielle Essgewohnheiten, dass diese Arbeiter ihre Pasta bekamen, ihren Wein bekamen. Und das schließt sich bei mir jetzt erstmal ganz assoziativ an das, was Klinkhammer gestern berichtete, über die Rücksichtnahme auf die südliche Mentalität und die spezifischen Gewohnheiten. Das kann ja auch eine sehr ambivalente Geschichte sein, das mit der Mentalität. Denn Mentalität ist für jemanden, der den Begriff nicht wissenschaftlich gebraucht, zunächst mal irgendwas, was er nicht so recht versteht. Also eine Summe von Verhaltensweisen, Gebräuchen, Sitten, die er zusammenfasst und die er nicht so recht versteht und die er sagt, es ist was anderes und darauf kann ich dann Rücksicht nehmen, aber das schließt überhaupt nicht aus, dass dieser Gebrauch des Begriffs Mentalität auch einen Schuss Rassismus enthält. Wir beispielsweise kennen von Norditalienern den Süditalienern gegenüber die Frage eben einer anderen Mentalität als das, was ich nicht begreife, was ich dann aber auch ausschließen möchte, wovon ich mich abgrenzen möchte. Das ist also der eine Punkt, auf den ich eingehen möchte vor allen Dingen. Das zweite war, Herr Schieder, die Frage des Badoglio. Man kann ja ebenso gut umgekehrt argumentieren. Also die Tatsache, dass die italienischen Gefangenen plötzlich alle als Badoglio-Schweine bezeichnet wurden, war ja auch, implizierte ja auch, dass die eben nicht mehr als Italiener angesehen wurden, oder zumindest nicht mehr als die Italiener, mit denen man zuvor zusammen gekämpft hatte und die in der offiziellen Propaganda eben ständig als ein Volk, wenn nicht den Deutschen gleich so doch nahe kommt, betrachtet wurden. Das kann also auch ein Versuch sein, sie ihrer nationalen Identität zu berauben, indem man sie eben tatsächlich dann reduziert auf diese einfache Tatsache des Verrats und reduziert auf diesen einen Namen des Generals Badoglio. Schönen Dank, Herr Wernsdorfer. Ich würde damit den Referenten das Wort geben, wenn nicht noch weitere Wortmeldungen sind. Aber vielleicht sollten wir hiermit tatsächlich die Liste schließen, denn die Zeit fängt etwas an zu laufen. Frau Hammermann, Sie vielleicht zuerst. Ich wollte zuerst zu der Rassismusthese Stellung nehmen. Da habe ich mir nochmal angeschaut, wie die Heiratserlasse so ab 1944 mit welcher Begründung für die einzelnen Gefangenengruppen dass dieses Verbot der Heirat mit deutschen Frauen, welche Begründung dafür gegeben wird. Und da tritt immer wieder der Moment auf, dass die Kampfmoral der deutschen Truppen sinken würde, wenn man erlauben würde, den Ausländern erlauben würde, deutsche Frauen zu heiraten. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Faktor neben diesen rassistischen Gründen, die es auch gibt. Das Zweite ist, dass in diesen Heiratserlassen, die vorher herauskommen, auch sehr oft das Thema angesprochen wird, wie sieht es dann mit Flucht aus oder Spionage. Die Gefahr hat man auch gesehen. Aber ich glaube ganz besonders, man konnte es sich, glaube ich, einfach nicht erlauben, dass man Ausländern in diesem sogenannten Heimatkriegsgebiet erlauben konnte, deutsche Frauen zu heiraten, weil sonst eben diese Moral an der Front sinken würde. Das gibt es übrigens auch in Amerika. Amerikaner erlauben italienischen Kriegsgefangenen auch nicht, dass sie heiraten dürfen. Ich glaube, dass man das auch berücksichtigen sollte. Das Zweite, das war zu deinem Beitrag mit diesen, dass eben diese die Sektoren, in denen die Arbeitsbedingungen am schlimmsten waren, mit den Gefangenen besetzt wurden, die rassistisch am schlechtesten gestellt waren. Und da würde ich auch noch zu sagen, dass die Russen aber auch deswegen gerne genommen wurden, weil man ihnen eben die größte Belastbarkeit auch zutraute. Natürlich auch aus diesem Untermenschendenken heraus. Und das hält sich auch noch, als der Arbeitseinsatz der IMI schon erfolgt und wo man eigentlich auch sagt, man braucht relativ viele Internierte im Bergbau. Da sagen die einzelnen Bergbaubetriebe, wir hätten aber lieber Russen, die schaffen einfach viel mehr. Und dann drittens zu diesem Faktor der Leistungsernährung, Strafinstrument, wo dann auch, dass man eben auch berücksichtigen muss, dass es unter Umständen eine positive Stimmung auch haben könnte. Da würde ich sagen, dass es eben nur eine kurzfristige Verbesserung bringt, diese Leistungsernährung. Und dass es dann eine sehr hohe Ausfallsrate auch, also es fallen einfach unheimlich viele Leute, dann werden krank oder sterben. Und das ist eben auch nur auf eine kurzfristige Verbesserung angelegt. Also es kann eben, und dann wollte ich noch zu diesem Gegensatz von Ost-West, also dass es im Westen besser gewesen sei als im Osten, Bezug nehmen. Das glaube ich nicht. Das scheint mir einfach zu pauschal. Ich denke, man muss, wie ich auch gezeigt habe, man muss mehr in die Tiefe gehen. Also da müsste man zum Beispiel auch berücksichtigen, wie war die Situation im Saarland? Die war zum Teil sehr schlecht, weil da unheimlich viele Bergbaubetriebe waren. Da müsste man ins Ruhrgebiet gehen und da war ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, wie hoch war die Konzentration der Industrie, gerade jetzt bei dem zunehmenden Bombenkrieg, dann so Faktor Außen-Innenarbeiten, der Faktor der körperlichen Anstrengung. Ich glaube, das waren die Punkte, auf die ich noch eingehen wollte. Ja, schönen Dank, Herr Schreiber. Ja, wenn ich vielleicht mit Frau Hammermann beginnen darf und mich dann hocharbeite, Die beiden sind zwei Argumente, die Frau Hammermann einbrachte. Natürlich ist mir bekannt, dieses Argument mit der Kampfmoral. Man kann sich über die Wahrhaftigkeit dieses Arguments streiten. Ich kann die Unwahrhaftigkeit nicht beweisen. Ich halte es für ein vorgeschobenes Argument. Warum gilt das dann nicht für Dänen? Die durften ja. Vor allem aber muss man die Kontinuität sehen. In den von mir zitierten Versuch, 1941 Kontakt aufzunehmen, um die Italiener dazu zu bewegen, mit vielen Schmeicheleien doch die Heiraten zwischen Deutschen und Italienern zu verbinden. Was ist das Argument? Das Argument ist folgendes: Deutsche und Italiener werden nach, damals hat man ihnen das noch gesagt, nach dem Krieg die herrschenden Völker in Europa sein. In diesem vermischten Europa müssen zwei Rassen existieren, die absolut rein sind und damit ihre Hochwertigkeit erhalten. Nur so können sie die Herrschaft ausüben. Und von dieser Überlegung führt eben dann ohne alle Camouflage ausgedrückt von Bormann Reinheit des deutschen Blutes, beziehungsweise negativ ausgedrückt Italiener verunreinigen deutsches Blut. Das sollte man, also da lasse ich mich schlecht von abbringen, dass das dominierende Motiv für dieses Verbot der Heiraten ist. Das zweite Ost-West-Gegensatz, da hat Frau Hammermann völlig recht, ich gehe sogar noch weiter, es gibt ja diese wunderschöne ist nicht, aber sehr umfangreich, deshalb wollte ich sagen, es ist wunderschön, also sehr, sehr detailliert, ein Protokoll, das wiedergibt eine Versammlung in Berlin, wo Anfuso um sich nochmal alle Konsuln des Faschisten in Italien mit wenigen Ausnahmen von Bardi nicht kommen konnten versammeln. Und dann machen sie Bestandsaufnahme und jeder sagt, wie es bei ihm aussieht. Und in diesem Bericht wird eben auch angeführt, dass wie die Militärinternierten behandelt werden in den verschiedenen Regionen. Es gibt überhaupt kein Nordwest, es gibt kein Ostwest, es gibt überhaupt kein Gefälle im Detail. Denn wenn Sie zum Beispiel nach Bayern gegangen sind, dann sind Italiener, die in der Landwirtschaft angesiedelt oder gearbeitet haben, behandelt worden wie Tagelöhner. Tagelöhner waren in der Zeit vor 1945 in Bayern noch Sklaven. Das muss man ganz einfach sehen. Also Sie können da nicht generalisieren. Generalisieren kann man aber in einem anderen Bereich. Sie können nämlich feststellen, Leute, die im Reich waren, wurden besser behandelt in Gefangenenlagern des Reichs. Schlecht wurde dann in den Lagern in Polen und katastrophal in den Lagern auf dem Balkan. Da kann man in der Tat generalisieren, auch wenn es da immer wieder Abweichungen gab oder Variationen gab im Grad der Güte oder Schlechte. Ich weiß nicht, wer die Mentalität hat, glaube ich, Herr Förster reingebracht. Ich kann also, weil ich das nicht untersucht habe, ich kann also die Reaktion langfristig auf die, da müsste Herr Mandelli antworten, auf diese Arbeiterbehandlung in Deutschland nicht beantworten. Ich weiß nur, dass natürlich unmittelbar nach dem 25. Juli bereits Maßnahmen statt. Oh, Entschuldigung, Herr Wörstdorfer, ich hatte das akustisch nicht verstanden, hat der Förster geschrieben, Entschuldigung. Als Mussolini gestürzt wird, greifen sofort Maßnahmen, Urlaubssperren und so weiter, Kontrolle durch die Polizei. Es wird dann später auch zumindest sehr viel restriktiver gehandhabt, die Möglichkeit, Urlaub zu machen oder wird überhaupt geschehen. Das kann ich so nicht sagen. Aber was die Mentalität und die Rücksichtnahme auf die Mentalität anbelangt, und da zeigt sich eben das, was Frau Hammermann völlig zutreffend bestätigt hat, es ist unheimlich differenziert zu behandeln, das Thema. Grupp, als bei ihm Viertel der Italiener marode da niederliegt, die können nicht mehr arbeiten, die sind abgeschafft, die Leute, und da ergreift die Firmenleitung von Grupp die Initiative und versucht, italienische Nahrungsmittel zu besorgen. Sie sehen, wie schwierig das ist. Und ich habe am Anfang gesagt, von meinem Vortrag, sage ich, das ist halt so eine Geschichte mit der Generalisierung. Aber man muss sagen, was war also allgemein und was dominierend, vorherrschend. Und dann gibt es die Abweichungen, sehr, sehr viele. Und ich habe auch bei meinen Forschungen eben festgestellt, ich habe viele Italiener getroffen, die interniert waren, und sagten mir, ging das prima. Aber das war, wenn ich es eben mit der schriftlichen Überlieferung vergleiche, kann das nicht die Mehrheit gewesen sein. Und was Frau Hammermann ja nun in einer viel umfassenderen Untersuchung feststellt, durch Befragung bestätigt eben, dass das positive Urteil jedenfalls nicht dominiert, und so bestätigt es die schriftliche Memoirenliteratur. Herr Sani, Ich weiß, dass und ich schätze das auch sehr, dass Sie diese These vertreten, die ich voll teile, dass natürlich zwischen Deutschland und Italien vielfältige Bindungen sind und dass das in dieser Zeit des Nationalsozialismus dieses rassistische Argument oder dieses rassistische Motiv sicherlich außergewöhnlich war. Die pejorative Behandlung der Italiener allerdings, die haben wir immer wieder, die wiederholt sich in Wellen. Und was Herr Engelhardt sagte, in der Tat, nicht, wenn ich mich so erinnere an die ersten Anzeichen für Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt, da waren auch einige Italiener in Deutschland betroffen und einige hatten auch Angst. Nicht, das muss man sehen. Das ist aber ein Motiv, das außerhalb des Rassismus liegt, würde ich mal sagen. Das ist so existenzielle Angst. Aber ich möchte jetzt zu diesem Problem des Rassismus kommen. Ich habe versucht, deutlich zu machen, und deshalb sagte ich am Ende, ich erinnere mich sehr gut, darüber hinaus. Und ich habe davon gesprochen, dass in der konkreten historischen Situation zahlreiche Faktoren zusammenwirken und habe zitiert den Verrat. Das ist ein außerordentlich belastendes Moment gewesen. Ich habe, Sie können, wenn Sie in die militärischen Quellen gehen, bis in die Tagebücher von Bataillonen nachlesen, 8. September, die Reaktion von einem Leutnant, der Kriegstagebuchschreiber ist. Der zitiert also das, was er in der Schule gelernt hat und jetzt wieder, nicht? Haben wir alles schon gehabt im Ersten Weltkrieg und dann machen sie das wieder und das ist ganz schlimm und fürchterlich. Das hat natürlich seine Auswirkungen gehabt, das unterschätze ich überhaupt nicht. Und was Herr Sahne ja sehr schön sagte, das ist in der einen Straße ungefähr war so, in der anderen so, dem einen Dorf so, im anderen so, das stimmt ja alles. Aber ich bleibe beim darüber hinaus. Ich sage, ich habe ja nicht mal gesagt, das ist das entscheidende Motiv für die Italiener. Es ist entscheidend für die Umwertung Italiens im machtpolitischen Kalkül des Deutschen Reiches. Der Niedergang wird rassistisch begründet. Ich habe in diesem Tagungsband, den Herr Klinkhammer gestern zitierte, über Italia in Guerra 40-43 darüber ein Fallbeispiel bei der Behandlung auf dem Balkan veröffentlicht, wo das sich nachweisen lässt aus dem internen Kreis um Hitler. Gut, aber es hatte eben auch bei der Behandlung der Italiener durch den einfachen Mann seinen Einfluss. Wie oft und wo kann ich nicht statistisch nachweisen. Aber ich will noch mal, weil es eben nicht nur Bormann ist, auf diesen Oberleutnant der Division Brandenburg zu sprechen kommen. Ich habe ihn schon in solchen Zusammenhängen öfter zitiert. Da sind in Albanien, gibt es einen Ort, in dem ist ein Sanatorium für italienische Offiziere, die malariakrank sind. Der wird bei der Entwaffnungsaktion vergessen und irgendwann erfährt die Heeresgruppe F davon und sie schicken also eine Kompanie Brandenburger hin. Und die Brandenburger haben auch keine Schwierigkeiten, diese Italiener gefangen zu nehmen. Die Italiener begreifen gar nicht so recht, was ihnen geschieht und sind an sich noch hoch erfreut und denken, die Waffenbrüder bringen sie jetzt in ein Krankenhaus. Dann ergibt es sich, dass also heftige Regenfälle, die Bedrohungssituation durch Partisanen steigert sich. Kurzum, es entsteht eine Situation, wo man vor der Entscheidung steht, schickt man die Italiener wieder zu den Bauern, bei denen sie waren, oder massakriert man sie. Man massakriert sie. Und warum und was ist der Kommentar? Und jetzt, da sieht man an diesem Beispiel sehr schön die Vielschichtigkeit. Was passiert? Die Soldaten sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen. Die Südtiroler machen es an sich ganz gerne. Da kommt Rache hoch. Und der Oberleutnant schließlich macht es ganz alleine. Er tötet also 59 Italiener durch Genickschuss. Das ist alles wunderschön beschrieben von einem Zeugen, von einem deutschen Zeugen, der dabei war. Und das Argument gegen seine Soldaten, als die ihm sagen, Herr Oberleutnant, das macht man nicht. So haben sie es nicht gesagt, aber so ungefähr, sagt er, das sind doch nur Italiener. Das ist dieser alltägliche Rassismus. Ich gehe noch weiter. Natürlich, Herr Cajani hat gesagt, der war nicht auf die Italiener beschränkt, dass ich vortrug. Herr Cajani, habe ich mal überlegt, ob ich es machen soll. Es passte nicht in den Redefluss. Er war natürlich nicht auf die Italiener beschränkt. Er dehnte sich auf die Franzosen aus, die gehörten zur lateinischen Rasse. Er ging auf die Rumänen, er ging auf die Jugoslawen. Er ging sogar auf die Japaner natürlich. Und warum auf die Japaner? Weil 1942 bei den Deutschen schon der Eindruck entsteht, die siegen an sich zu viel. Und durch diese vielen Siege schädigen sie das Ansehen der Weißen schlechthin. Nicht? Und da muss man einfach sagen, da ist das italienische Beispiel mit eingebettet, Herr Schieder. Da würde ich also jetzt nochmal zusammenfassen. Ich sehe in der machtpolitischen Umwertung Italiens innerhalb, ich bleibe dabei, deutschen Italienpolitik oder Konzeption, eine Abwertung Italiens aufgrund rassistischer Argumentation durch die zwischen Gänsefüßchen und mit Ausnahmen Führungseliten oder Angehörigen der Führungseliten des Dritten Reiches. Ich sehe diesen Rassismus durchschlagen, partiell auch auf andere Ebenen, nachgeordnete Ebenen, aber bei den nachgeordneten Ebenen habe ich nie gesagt und würde das nie sagen, dass es das dominierende Motiv war, sondern es war auch ein Motiv. Ich weiß nicht, ob das befriedigend ist.